entsprechende Totenkopf. Ah, hi Peter. Hey Justus. Wie hast du da mitgebracht? Das ist meine Cousine Annie. Hi. Ah, was macht sie hier? Wir werden ein Praktikum machen, die Kleine. Aha, ist ja höchst interessant. Aber ich weiß nicht, naja. Wir haben ja selber erst vor 5 Wochen diesen Detektor aufgemacht. Ach komm, Just. Sie kann ja die ganze Messe machen. Also gut, von mir aus. Weil, ich ruf mal kurz Mr. Hitchcock an. Ja, ruf ihn an. Ah, hallo, Universal Studios. Ja, hier ist Justus Jonas. Kann ich mal bitte den Mr. Hitchcock sprechen? Ja. Ah, ja, hallo Mr. Hitchcock. Hier ist Justus. Ja, ich wollte fragen, haben Sie einen neuen Fall für uns? Ah, das trifft sich ja gut. Was? Sprechender Totenkopf? Das ist allerdings sehr merkwürdig. Alles klar, Mr. Hitchcock. Ja, wir haben jetzt übrigens Verstärkung bekommen. Ja, eine Dame, die macht bei uns Praktikum. Ach so, das interessiert sie nicht. Ja gut, dann Wiedersehen, Sir. Also. Ihr habt ja nur teilweise mitgehört. Also, ein Totenschädel soll gesprochen haben, ja, in einer alten Truhe, ja. Der war in dem Museum von Rocky Beach, ja, bei Professor Freeman, aber da ist die Truhe wieder abhanden gekommen. Und jetzt sollen wir den Totenschädel suchen und dem Geheimnis des Sprechens auf die Spur kommen. Wo fangen wir an? Na, im Museum bei Professor Freeman. Ich guck den mal an. Danke, Morten. Bitte schön, die Herrschaft. Okay. Los, komm, Peter. Er fährt schlimmer als eine Frau. Was? Er fährt schlimmer als eine Frau, der Morten. Tja. Ja, gehen wir mal rein. Ladies first, Ellie. Danke. Ah, da hinten steht Professor Freeman. Der mit dem Bart und der Brille. Guten Tag, Professor Freeman. Guten Tag. Ja. Tag. Oh, hallo, wer seid ihr? Wir sind die 2 Detektive, hier unsere Karte. Aha. Und das ist Ellie. Moment. Die 2 Detektive, ich verfolge wir übernehmen den Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, 2. Detektiv Peter Shaw. Ja, das bin ich. Aha. Und womit befasst ihr euch zurzeit? Ja, ich spreche mit Totenkopf. Ach so, ja. Ja. Wer hat euch davon berichtet? Alfred Hitchcock. Der berühmte Filmregisseur. Der ist unser Auftraggeber. Aha. Ich vertraue euch diesen Fall an, aber na, ich weiß es nicht, ob ihr... Wir sind schon vorsichtig und auch sehr erfahren genug. Na ja, erfahren genug, ich hoffe nicht. Ein Fall. Wie war das? Ach, nichts. Ja, immerhin gelöst haben. Ja. Und eine weibliche Unterstützung. Meine liebe Cousine Ellie. Und wir können uns jederzeit an Hauptkommissar Samuel Reynolds wenden. Hauptkommissar Reynolds? Jawohl, Sir. Hier, noch eine andere Karte. Was? Noch eine? Was steht denn da drauf? Der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Junior-Assistent und Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Aha. Naja, gut. Also, wenn ihr es ernst meint, gut. Der Schädel ist weg. Ja, das wissen wir schon. Achso. Können Sie uns vielleicht mal sagen, wann er ungefähr verschwunden war? Ja, es war gestern gestern Abend, so kurz vor 11. Aha, wo befand sich... Mitten in der Nacht. Es war schon dunkel. Und Sie haben niemanden beobachtet? Nein, niemanden. Und nicht unauffällig? Auffällig? Nein, nicht das Geringste. Ich habe ja meine Wohnung oben. Und die Wachen, können die was mit dem Diebstahl zu tun haben? Tja, eigentlich, das sind zwei meiner besten Freunde. Denen kann ich sowas nie zutrauen. Nein, die können das nie gemacht haben. Ja. Und, wer könnte denn ein Interesse davon haben? Ich weiß es nicht, Junge. Wir weiß denn alles von diesem sprechenden Totenkopf? Ja, ich, die Wärter, der Museumsdirektor, ja, und einige Kunden vielleicht, also einige Leute, die das Museum besucht haben. Alfred Hitchcock, an den ich mich gewendet habe, an meinen Freund und ihr. Das ist schon eine harte Nuss. Können Sie uns mal vielleicht zeigen, wo der Totenschädel in seinem Koffer war? Ja, natürlich. Jetzt wird er. Ja. Hier ist es. Da war der Koffer drin. Aha. Warum haben Sie den Koffer eigentlich aufgehoben? Ich meine, die Totenschädel, das ist doch Quatsch, den im Museum aufzustellen. Ja, schon, aber dieser Schädel gehörte einem Mann namens Lord Carter. Lord Carter? Was hat das denn gehört? Ist das was zu essen? Nein! Lord Carter war ein berühmter ägyptischer Fürst. Ach so. Er wurde im Jahre 1013 vor Christus ermordet. Ermordet? Von wem? Tja, ihr werdet es mir jetzt nicht glauben, aber von einem anscheinenden tanzenden Teufel. Was? Tanzender Teufel? Tja, ich weiß ja nicht, ob ich das glauben soll, aber naja, dieser Totenschädel war der letzte Schädel eines ägyptischen Fürsten, den man je gefunden hat. Ach so. Und ist er denn wertvoll? Ja, sehr wertvoll. Tja. Und wie wertvoll? Er wäre 1 Million wert. War er versichert, der Totenschädel? Natürlich, aber was hilft das, wenn er unersetzlich ist? Also, wollt ihr den Fall annehmen? Natürlich. Ja. Aber dann darf ich zunächst mal fragen, dann, wie das war, als der Schädel gesprochen hat? Ja. Also, das war folgendermaßen. Als ich oben in meiner Wohnung mir ein Fußballspiel angeguckt habe, es war ein Doppelspiel, das zweite Spiel hatte gerade angefangen. Da hörte ich von unten aus dem Museum Stimmen kommen. Eine Art Weinen, dann aber wieder ein Lachen und dann ein normales Sprechen. Das wieder in einem Weinen verstummte. Ja, ich dachte zuerst, das wäre ein Kind. Also bin ich sitzen geblieben. Sind Sie nicht kinderlieb? Nein. Die mag ich überhaupt nicht. Herein. Guten Tag, Professor Freeman. Ah, hallo. Guten Tag, wer sind Sie? Hier, mein Ausweis. Hier ist das Jonas. Naja, wer sind Sie? Mein Name ist Michelle Hardigan. Ich bin hier angestellt. Was wollen Sie hier? Kaffee bringen. Stößt da zu lachen. Die hat's wohl nicht weit gebracht im Leben. Ups, naja. Die Zucker oder Milch? Zucker. Okay, ich will einfach Zucker. Okay. Inzwischen bei Justus. Guten Morgen, wissen Sie vielleicht, wenn man eine Felsspalte sein könnte, wenn man den Totenschädel verstecken könnte oder so etwas gibt? Ich weiß nicht. Justus. Oh, Herr. Justus Jonah. Hallo, hier ist Ellie. Ja, was willst du denn? Du musst unbedingt für das Haus von Michelle kommen. Dieser Freeman ist wieder da. Komm schnell! Warum? Das will ich dir da erklären. Komm! Ja, ich hab doch zu tun. Schon aufgelegt. Ja, Morten, was meinst du? Ich meine Sie, Entschuldigung. Können wir hinfahren? Tja, sollte ich das in Tötenschädel suchen. Die Morde versuchen wir ja immer. Jori, Zigarren, da steht's doch! Der hat immer eine Zigarren in die Kiste versteckt. Das wird ihn. Ja. Nun, selbst ein Freund. Er spricht! Ja, du kannst doch aussprechen. Das ist doch unglaublich, Justus. Ja. Hör mal, wie komme ich denn hier wieder raus? Drück den grünen Schalter. Ja. Ich hab ihn gedrückt und jetzt? Ein Aufgang. Danke, kann ich dich mitnehmen? Okay, jetzt muss ich aber zu Ellie und Peter, muss ich dir unbedingt zeigen. Dann los. Peter, Ellie, ich hab den Totenschädel gefunden und er spricht. Justus, wir haben Peter entführt, da fahren Sie! Ja, tatsächlich. Ja, und dann, was soll denn dann machen, Totenschädel? Und warum kannst du überhaupt sprechen? Welter, du musst erst eurem Freund helfen. Genau. Aber wie denn? Ja, was machen wir dann, wenn wir ihn... Die werden ihn umbringen, wenn die Polizei da dabei ist und sowas alles. Die muss halt eben vorsichtig bleiben. Ja, wie? Sag dann gar nichts mehr. Komm jetzt endlich. Ja. Ich hoffe, los, steig rein. Wir rufen mit dem Auto an. Ich hab's nicht. Ja. Fahren Sie mal schnell. Jawohl. Da vorne sind Sie. Ja. Peter! Ja. Wer ist der? Ich hab mir einen Sack über den Kopf gezogen. Entschuldigung. Naja. Sieht ganz aus, also nett. Die Polizei ist jetzt hinter uns. Ah, gut. Ich bin in die Frontscheibe gestoßen. Die Polizei steht zurück. Das Auto kommt in Schleudern. Sie laufen mit ihm weg? Ja, in den Wald. Komm hinterher. Ja, er hat seinen Sack vom Kopf gezogen. Michelle hat auf mich geschossen, Moment. Das siehst du da. Die packt mir jetzt von hinten, Moment. Ja! Komm her, du Schwein! So, den hab ich K.O. geschlagen. Ja, verdammt, sie ist schon. Hagen ist am Kauen. Er hat die Brille gedrückt. Nein, Hagen hat... da mit ihren Handschellen angebunden. Nein! Wo kommen wir jetzt hin? Zu einem Flugzeug. Los, los, was passiert? Ja, ein Kommissar. Ich bin jetzt hier. Ja, gut, ich hab. Aber hier, der Free, der Harley, der liegt auf dem Boden, hab ich gehört. Okay, und jetzt was? Da oben ist für ihn sie. Ja, so ein extra schaffen wir nicht mehr. Ja, Kommissar, wir müssen was tun. Wir verständigen sofort einen Polizeihubschrauber. Moment. Das haben wir gleich. Kommt mit! Ja, dann kommst du. Peter, jetzt bist du ja nicht wieder gesund und munter in unserer Zentrale. Aber jetzt erzähl doch mal die ganze Geschichte. Wir haben dich die Polizisten gerettet. Erzähl mal von Anfang an. Naja, die Polizisten haben den Videoposter von Hardigan. Ja, und flogen, dass sie uns die Lösung landen. Und dann haben sie gestellt. Ja. Naja, auf die haben wir ins Bein geschossen. Und dann hätten wir uns zwei Minuten nicht mehr lang treiben können. Tja, also, und was wird jetzt mit dir geschehen? Ich bin auf Lebensdecken gestellt. Ich habe schon mehrere Männer noch getragen. Und sie auch getötet, die wir eben auch nicht gegessen haben. Naja. Aber viele sind eine große Liebe. Getroffen. Tja, und was wird mit Freeman passieren? Ebenfalls lebenslänglich. Wegen Lügen und so weiter. Der alte Wort hat diese Ehefrau. Ja. Ja, aber was machen wir jetzt mit dem sprechenden Totenkopf? Ich habe keinem was von ihm erzählt. Was machen wir jetzt damit? Rede doch nicht mehr. Ah, wofür? Ja. Wir müssen erstmal rauskriegen, wie er zum Sprechen gebracht wurde. Warum? Weil er es mit diesen Rätselbotschaften und dem Bad Clock auf sich hatte. Die Heiligen sind mir erzählt. Und wie? Nur, wir haben die Wunschung ein Sprechengerät ausgerüstet. Die wollten uns dann von den Menschen finden. Und irgendwie, naja, irgendwie ist das Sprechengerät. Aha. Ja, nur, woher wusste der von uns? Ja, vielleicht hast du mehr. Vielleicht war es dieser. Naja, vielleicht. Ja, mir war ja auch schon lange so, als hätte man uns beobachtet. Naja, gut. Aber warum hatte dieser Bad Klopp die Botschaften geschickt? Bestimmt. Also der einen Sinn für solche kniffligen Sachen. Tja, dann hätten wir ja den Fall gelöst. Und das hast du auch alles Kommissar Reynolds erzählt. Ja, natürlich. Jetzt hat man den Fall gelöst, was wir hier und im zweiten Fall. Aber was machen wir jetzt mit deinen Verlinger? Nein. Was wir jetzt mit dir machen, was schlägst du vor? Ich habe gestern erfahren, dass wir doch hier hinziehen. Vielleicht kann ich ja bei euch mitmachen. Bitte. Nein! Au! Johann, musst du den Tee mal so heiß machen? Schmeckt nicht. Ich bin nicht zurück, Herr Brüdu. Du? Oh, ich auch. Nein, Johann. Ja. Okay, mein Timer läuft. Ich steig mit dem Aufzug mit. passieren, wenn ich was? Ich wollte gleich mal aufzufahren, aber nein. Ich will mit abhaben, siehst du. Das ist dich doch. Ach, dann erzähl mir doch was von deinem Fall. Ja, Ellie, das ist ein kleines Versagen, aber ich habe ein paar schöne Reffenbotschaften gefunden. Was steht denn da drauf? Ach, ich weiß nicht mehr auswendig. Justus und Ellie untersuchen sie gerade. Also kann man jetzt was rausfinden bei ihr und naja. Was ist Ellie? Ellie ist meine Cousine. Ellie Jamison. Sie war auch kurz bei dir im Büro, in ihrem Büro, also nicht in deinem, aber was? Ja. Bei Mr. Foster Sims. Ah, ja. Ja. Sag mal, willst du was trinken? Nein, du zuerst. Nein, du zuerst. Möchtest du was trinken? Ja, gerne. Einen Kaffee, aber ich bin nicht zu heiß. Tut mir leid, das Kaffee wird was ausgegangen. Cappuccino? Ich trinke auch kein Cappuccino. Macchiato? Hast du nicht was Kaltes? Ob etwas Kaltes suchst? Ich überlege. Hier wärst du Wodka Martini. Geschüttelt, nicht gerührt. Mit drei Flümchen Eis drin. Das erinnert mich an etwas. Und einen Zitrone oben drauf. Ja, ist gut. Und die Orange mitten in den Martini rein. Und nicht zu lange schütteln. Und auf keinen Fall rühren. Ja. Ist was passiert? Nein. Dann ist ja gut. Ich möchte mein Martini noch gerade haben. Danke. Was? Hi, Mark. Was ist? Das. Nein, nein, das ist nur... nein, das ist doch keine... Das ist nur meine Katze. Ja. Yeah. Was? Was? Warum ist ein Familientreffen? Oh, ja, bei euch. Was? Ja, klar kann ich kommen. Kann ich auch. Irgendwelche Begleitpersonen mitbringen. Ach, okay. Ciao, Mom. Bis morgen. Ich gehe auch vor die Stirn. Aber deine Mom könnte enttäuscht von dir sein. Ach, nein, von mir doch nicht. Wie kommt es hier überhaupt? Ah, ja. Na, ja. Tschüss! Ne, kleines Kreuz. Nein. Nein, tschüss. Tschüss. Ich will dich morgen wiedersehen. Naja, ich ruf dich mal an, deine Nummer hab ich ja. Naja. Schon eine halbe Stunde zu spät. Nach halben? Ja. Ist interessant, was passiert ist. Ja. Hat ihr was Neues rausgefunden? Ja, wir haben die geheimbotschaftlichen Schlüssel. Stell dir vor. Stell dir vor. Und? Ist da rausgekommen? Mein Ratschlag, nimm dir das Buch vor, wo im Raum nur raumt die Zeit. Ja. Die städtische Rathausbibliothek sein. Da gibt es total viele Uhren. Und da summt und brummt es Tappenacht. Also ich schätze mal, das war dein Wissen. Und diese Zahlenreihe könnte sein, dass wir die Bücher nachschauen müssen. Ja, die sind nämlich alle nummeriert. Mhm. Und das gibt uns vielleicht einen Hinweis auf den sprechenden Totenkopf und dann auch auf Lord Carter. Ja. Aber jetzt was anderes. Wir wollten noch mal zu der... Michelle? Genau, zu dem müssen wir nochmal hinfahren. Ja, mal gucken, ob sie jetzt die Zeit verletzt hat. Na, wer weiß. Wisst ihr, können wir nicht alleine fahren? Nee, nicht gut, ich habe keinen Schmerz. Das kann man ja nicht schon wieder. Wie warst du eigentlich? Es geht sich überhaupt nicht an, Jamison. Ja, die Sache läuft nicht so gut. Ach, kann ich nicht mitkommen in die Bücherei? Meinetwegen. Okay. Gut. Aber vergiss die Botschaften nicht. Die redest du besser. Okay. Gut, dann sag lieber Bescheid. Ich muss ihn dann noch. Ja. Ja. auf jeden Fall nicht so niedlich. Okay. 24 Sprechende. Ja, 3, 24, 4, 36. 36. Totenkopf, findest. Aha, ich hab schon mal Vorahnung. Die Bücher geben Auskunft darüber, wo der Totenkopf ist, Eddie. Ich hab's auch schon befürchtet. Komm, wir klappern die ganzen Bücher ab. Das wird vielleicht etwas dauern, aber naja. Ja, tatsächlich. Also jetzt haben wir den sprechenden Totenkopf. Findest du? In? Ja, in einer Höhle südöstlich von Rocky Beach. Toll, muss die alte Höhle da sein, wo die Silbermühle muss das sein. Ich kenne mich hier nicht so aus. Also musst du hinfahren. Ellie, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Aus New York. Ach, bist du nur hier in den Ferien, oder was? Ich habe vor, etwas länger zu bleiben. Meine Eltern suchen mir ein Haus. Vielleicht ziehe ich auch hier hin. Bloß das nicht. Hast du so gesagt? Ich sagte schön. Was stimmt da noch? Jo, wie ist die Garten? Was? Das weiß Aha. ich, was hat das zu bedeuten? Ach, die Jogi-Höhle ist gemeint. Ah ja, die Silber nicht. Ja, ja, Jogi. Von dem Volk ist sie entdeckt worden. Ich würde vorschlagen, dass ich mal dahin fahre. Du? Ja. Toll. Und du, gehst mit Peter zu dieser Hardy nochmal hin. Vielleicht können wir jetzt. Informationen ja. rausgeben. Ja, ist gut. Und was machst du? Hast du was gegen Peter? Nein, ich doch nicht. Na ja, also dann, wir brechen auf. Ja, ich habe eine Tierschiede zu Ihnen. Ist Ihre Geliebte? Nein, Gott bewahre. Nein, heutzutage muss man auf gutes Personal achten, ja. Wie und gut. Kann ich Ihnen noch übernachten? Nein, danke. Nein, wie warten Sie? Ich hätte mal Fragen an Sie noch. Haben Sie hier den Totenkopf aufflüstern? Was? Hören? Den Totenkopf flüstern. Hören? Nein, das ist ein Totenkopf. Au! Sie können gehen, Michelle. Tschüss, Michelle. Ja, heutzutage muss man schwerer machen, dass das Personal stimmt. Das kann ich mir vorstellen. Können Sie uns was über die erzählen? Ja, sie war vorher als Putzfrau angestellt. Sie war vorher Supermodel, danach Putzfrau und jetzt ist sie Jetzt bringt sie Tee und Kuchen regelmäßig immer in mein Büro. Ah, ja. Und wir können den Koffer nicht gestohlen haben, die Frau. Sie ist doch nicht davon. Wir können doch gelogen haben, Ellie. Genau. Hast du nicht ihren Blick gesehen? Frauen lügen nicht. Ihren dicken Wackeln. Ja, es kann schon sein, dass sie was damit zu tun hat. Bei solchen Frauen weiß man ja nie, die kann... Ich, für mich ist das eine, die zu den ganz Harten gehört, die im Bett... Also halt zu Ihnen, Mr. Freeman. Oder ja, Freeman. Professor Freeman. Warum haben Sie sie rausgeschickt? Die wollten mir etwas fragen. Weil sie fertig war mit der Arbeit. Ich schon. Ja, dann geh ihr hinterher. Dann geh ihr hinterher. Sie fährt jetzt wahrscheinlich los in ihr Apartment. Sie kriegt also so viel Geld hier, dass sie sich eine Apartment... Ja, ey, hier ist eine Rätselbotschaft anscheinend. Hier, da steht, lieber Rex, frag Julie, frag Gerald, frag Martha und dann los. Man höre und staune. Was? Ich kann es dir nochmal vorlesen. Lieber Rex, frag Julie, frag Gerald, frag Martha und dann los. Man höre und staune. Rex muss nicht unbedingt einen Hund drin haben. Ja, noch König heißt sie. Ja, nein, King. Rex ist das lateinische Wort für König. Ja. Und der englische Name King, genau. Kingman. Lieber Rex, frag Jules, frag Gerald, frag Martin. Könnte Martin sein. Und was sollen wir damit? Wir haben uns jetzt runtergeschoben. Stopp, sprich das los. Ich habe eben mit der Versicherung telefoniert. Was hat die? Jetzt haben wir doch nicht 2 Millionen Dollar. Ich dachte, das ist 1 Million. Ja, das ist schon nicht auf 2 Millionen Dollar. Und alles auf unser lieber Dr. Freeman. Ich glaube, dem stimmt irgendwas nicht. Ja, bitte? Und ich habe mit einer mit dem Hund gesprochen. Sie konnten mir nicht genau sagen. Ich sollte mit... Ey, seht mal, das noch ein Zettel jetzt hier. Eine Weihnachtskartenliste. Das passt ja gut. Steht Julie Taylor. Martha Harris, Gerald Kramer und Gerald Watson. Watson. Tja. Und hier steht noch einer. Ja. Kästner, Gregor Kästner. Hä? Die stellt nämlich noch was. Ich höre Erich Kästner. Tja. Tja, das steht dann da. Ich schätze mal, dass das diese Leute da sind, die der Rex fragen soll. Na, wem rufst du an? Eine Versicherung, ich sollte nach einem anderen, meine anderen Frau. Ja, hallo. Und könnte ich bitte Miss Hampton sprechen? Ja, ja, Miss Mahon hat mich eben zu Ihnen verbunden. Sie waren eben nicht da. Sie meinte, Sie könnten mir genau schreiben. Interessant. Im Abdienstfall von Dr. Freeman erhält Michelle das Geld, diese Michelle. Was? 2 Millionen Dollar für Chase Konto. Wow. Und dann schicken sie die gut abgesichert. Naja, und was hat die Brief von Professor Freeman? Ah, ja. Ich komme mir nicht ganz geheuer vor, sie haben ihn auch immer ein paar Blüten in meinen. Interessant. Das hätte ich mir nie getragen lassen. Ach, Schluss, Mann, es geht um. Ja, wie er sich. Was? Was ist das? Was ist jemand? Er trägt einen falschen Namen. Topper, hat sie doch gesagt. Und der heißt doch. Topper Harley. Der heißt doch bekannt sein. Marcel. Er war verheiratet. Er war fünf Jahren schon mal verheiratet. Mhm. Aber seine Frau ist ja im Autounfall ins Leben gekommen. Der Mann hat 2 Millionen Dollar kassiert. Ja, aus der Lebensmaschine seiner Frau. Schlecht. Und der Unfall, er wurde nie geklärt. Die Bremskabel wurde. Nur weil das Freeman ein Alibi hatte, das ihm diese Michelle gegeben hat, wurde er nicht verhaftet wegen Mordes. Für mich ist der Fall klar. Diese Hardigan will sich jetzt an diesen, an den Freeman oder Harley ranmachen, um dann ihr das Geld zu kassieren. Insgesamt 4 Millionen Dollar. Das kann ich nicht. Ich glaube, er hat noch was ist mir aufgefallen. Der Freeman, als er im Bett war, da trug er keine Brille und keinen Bart. Der lag da auf diesem Nachttisch. Freeman und der Bart. Ja, vielleicht ist er, sieht er normalerweise ganz anders aus. Ja, hat sich nur maskiert und tritt als Professor auf. Ein neuer Fall, wir können jetzt mal rein, sollen wir anrufen? Ey, genau, ruf den mal an. Ja. Ich will ja mal anrufen. Mach du. Okay, ruf ihn. Ruf ihn mal an, dann. Was hat Kommissar Reynolds gesagt? Er hat gesagt, dass sie den Fall weiter nachgesagt und dass er gleich vorbeikommt. Herein! Guten Tag, Herr Kommissar Reynolds. Hallo Justus. Hallo Peter. Hallo alle, wir haben uns ja am Telefon gesprochen. Ja, ich habe mich mal über diese Michelle Hardigan erkundigt. Und? Sie war also in der Tat mal vor 5 Jahren Model und dann ist sie Putzfrau geworden. Also sie hat ihren Modelberuf aufgegeben, wegen Alkoholproblem, die sie danach wieder bewältigt hat. Dann ist sie Putzfrau geworden. Und sie haben Dr. Fiemann. Ja, genau. Also sie gilt noch heute als äußerst attraktiv. Das habt ihr doch gesehen. Warum bist du denn Putzfrau geworden? Modelberuf konntest du nicht mehr machen. Und sie hatte keine Lust, was anderes zu machen, weil sie dachte, als Putzfrau da hätte sie viel Zeit. Aber sie hat ihre Arbeit schlampig erledigt. Also darum ist sie da rausgeflogen und war jetzt halt Serviererin, sag ich mal. Im Institut. Sie werden immer noch so reich und wie? Sie schwimmt im Geld. Und warum? Ja, ihr Modelberuf hat ihr damals sehr viel eingebracht. Das Geld hat sie jetzt bei diesem Professor Freeman unter Kontoverschluss gebracht. Ja. Tja, und die wohnen jetzt zusammen in ihrem Apartment. Herr Freeman ist aus seiner Wohnung ausgezogen und aus seiner Wohnung ausgezogen. Der hat nämlich gesagt, der hat zu uns gesagt, er wohnt über dem Institut in einer Wohnung. Ja, dann hat er gelogen. Und wie? Wir haben übrigens jetzt was rausgekriegt, Peter Zinnus. Du hast es da rausgezogen. Ja, Miss Hardigan und Professor Freeman haben eine Liebesaffäre. Und jetzt wird unter falschen Namen rum. Ja. Er ist ein Wünsche Tipper. Die war vor 5 Jahren mit einer Frau namens Lydia James verheiratet. Mhm. Die dann aber auf mysteriöse Weise umgekommen ist. Sie sind ihrem Wagen in eine tiefe Schlucht gefallen. Wo die Bremsen durchgeschnitten wurden. Ja. Und kommt durch das Alibi vorlief. Michelle, das sie mir gegeben hat. Wurde. Der Typ nicht in der Macht. Ich weiß nicht. Tja, das kann ich mir nur so erklären, dass wir zusammengearbeitet haben, natürlich. Wie wollte die Frau auf mysteriöse Weise verändern, dass sie anstellen? Ja, ich hab da Freeman. Was? Herr Kommissar, war die denn sehr reich? Oder vielmehr Peter, war die reich? Ja. Diese Frau, Lydia James. Er hat 2 Millionen aus Lebensversicherung bekommen. Den Rest hat sie einem Dattelclub in Minnesota geschwätzt. Ja, das ist alles klar. Tja, wenn er mich endlich mal braucht, dann kann ich ja gehen. Ja, okay, Kommissar Reynolds. Wir rufen Sie an, wenn was Neues rauskommt. Ja, schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Ja, und einen Rutsch ins neue Jahr. Tschö. Was machen wir jetzt? Wir suchen noch einmal Michelle Hardigan. Genau. Hi, ich bin nur ein Messinger. Wir gehen im Physikschutzinstitut vorbei. Hey, wir müssen noch das Geheimnis mit den Zetteln hier klären. Julie Gerald und die Typen. Wie soll das rauskriegen? Ganz einfach, wir haben doch hier diese Weihnachtskartenliste. Da sind wir doch drauf. Ich gucke in deinem Computer nach, wo die Leute wohnen. Gute Idee, Cousin Monsieur. Wir haben einen kleinen Termin mit Clarence Foster Sims. Was ist das denn? Er wird der Kalifornien-Fall-Detektiv. Was? Ja, Er wird für der California Fidelity. Wir lesen sich und so weiter. Okay, dann gehst du hin. Ich will mal die Adressen von Julie, Gerald und den Marthas abklappern. Ich nehme Ellie mit. Okay, von mir aus. Ich gehe dann mit Morten zu den Leuten hin. Ja, ja. Okay, wir treffen uns dann um 5 wieder in der Zentrale. Ja. Tschüss. Rein sortiert. Hallo, Miss Jellison. Ich bin Clarence Vater Sims. Der berühmte Clarence Vater Sims. Ja. Der auch schon viele Scheidungen gemüht hat. Was möchten Sie denn bei mir? Sie wollen mir Fragen stellen, also stellen Sie mir Fragen. Ich antworte Ihnen gerne dazu. Ja, also, was soll ich wissen? Ist doch dieser mysteriöse sprechende Totenkopf versichert. Ja, der sprechende Totenkopf ist bei mir sicher. Ich habe gehört, dass ein gewisser Mr. Freeman. Ach, nicht der Fehlen. Der mit dem Rauschebart. Ja, genau. Ja, der. Den kenne ich. Diesen Totenkopf, falls bei Ihnen versichert. Ja, das ist so. Und er hat eine wunderbare, bereizende, bezaubernde Frau dabei. Miss, Lydia, Lydia James hieß sie, glaube ich. So. Es war eine blonde, schöne junge Frau. 35, so rum. Vor ungefähr wie vielen Jahren hat diese Versicherung bei Ihnen abgeschlossen? Das war vor 2 Monaten vielleicht, ja. Was? Ich habe mir so einen Ausweis zeigen lassen. Blond, groß, schlank? Und blond, groß, schlank. Ja, so sagen. Aus. Nein. Ah, ja. Ja, das war sie. Und was möchten wir denn wissen? Auf wie viel Dollar wurde er bei Ihnen versichert? Auf 2 Millionen Dollar. Das war schon nur ein lustiges Spielchen. Ja. Noch weitere Fragen, Miss Jamison? Das war's für heute. Es kann ja, dann auch wiedersehen. Kommen wir dann sagen, noch einmal vorbei. Ja, wiedersehen. Unterdessen bei Peter. Herein. Oh, guten Tag, Mr. Shaw. Ich möchte Sie noch einmal zu sehen. Miss Lohn. Wir haben uns noch nie gesehen. Bitte. Ja. Sie wünschen? Ich wollte nur ein bisschen ausfragen gerne. Ich höre. Also, Sie, Mr. Ich habe ihn bei Ihnen, nicht wahr? Ja. Sie hieß Lane McKenzie, glaube ich. McKenzie? Sie war eigentlich ziemlich klein, rothaarig, lockige Haare ungefähr bis hier und hatte eine Brille. Und wo wohnt sie? Das weiß ich doch nicht. Das muss man wissen, dass sie sich uns verabschiedet. Oh, ja, ich guck mal gerade nach. War sie verheiratet? Ja. Ja, hier steht's. Sie wohnte in einem Apartment in New Jersey. Wollen Sie auch noch die genaue Adresse wissen? Ja. Colonial Street 5. Ja. Oberstes Stockwerk. Ja. Eine eigene Suite. Ja. Eigentlich ein Penthouse, aber macht ja nichts. Penthouse, oh Mann. Sonst noch Fragen? Oh, Mensch, warte. War er mehrmals bei Ihnen zum Mister? Ja, ungefähr. Wussten Sie, dass der Mann überhaupt nicht Professor Freeman ist? Sondern sich nur als Professor Freeman auskennt. Er hat mich nur gesagt, Papa Harley. Papa Harley? Den kenne ich doch irgendwoher. Ja. Aber wie passiert das? Ja, ist ja auch egal. Nein, das wusste ich nicht. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen? Ich möchte nämlich jetzt gerne Feierabend machen. Wir haben 2 und Sie dürfen keinen Feierabend. Mittagstag, manchmal. Die ist schon lange vorbei. Trotzdem würde ich gerne alleine sein. Wiedersehen, Miss Melon. Ich muss dazu mithelfen. Wiedersehen, Mr. Shaw. Wiedersehen. Hallo, Miss Hen. Tagchen. Auch eine Zigarette. Ja, gerne. Ja. Feuer! Ja. Gute Marke, mal wohl leid. Nein. Kann ich auch mit Professor Freeman gesprochen. Professor Freeman? Ah, Harley. Er hat einen falschen Namen benutzt. Er hat schon zwei Frauen. Michelle so und so, Lydia James und Lane McKenzie. Und mit dem Ball bei Ihnen. Mit einer gewissen Mary Miller. Dick, fett, pummelbäuschig, Brille und total ab. Haben Sie den dicken, häufige Frauen? Ja, kann man gut so nennen. Mich auch. Ich bin nur so eine dicke Frau getroffen. Die ist sie, die berühmte Chinesin. Ist ja auch egal. Was wollen Sie noch? Ich wollte Sie noch fragen, wegen diese... Habe ich doch bereits gesagt. Ja, mit dem. Mary Miller. Und wo wohnen Sie? Ach, muss mal gucken. Ich gerade live haben, Ihre Telefonnummer. Ja, ja. Und ein Foto. Sie wohnt in Miami. Sie wohnt genauer. Ja, sie wohnt da. Genauer in Florida. Was? Bei Disneyland. Sie wohnt in Florida. In welcher Straße? Barker Street 61. Wohnt da nicht Sherlock Holmes auch? Kann sein. Die Telefonnummer ist 4-3-5-1-3-2-4. Ja, 5-1-3-2-4. Ja, gut. Ja. Sonst noch etwas? Sind Sie für den Abend noch frei? Hm? Ich muss Sie jetzt zum Essen einladen. Das ist nur ein Geschäft, denn ich habe nur eine Frage an Sie. Ich muss mich nun zu meiner Freundin, zu Jenny. Also, bis heute Abend. Ja. Können wir uns im Palm Beach gucken. Da muss man aber ein Smoking tragen. Nein, ich weiß nicht, ob das ihm steht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis heute Abend. Genau. Inzwischen bei Justus. Ah, okay, 3 Uhr. Okay. Julie Taylor, mal gucken. Ding dong. Hallo, wer bist du denn? Mein Name ist Justus Jonas. Aha, Detektive sind am Werk, aha. Die zwei Detektive, zwei Fragezeichen, wir übernehmen hier einen Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, aha. Ja, was ist denn jetzt? Wir haben eine Rätselbotschaft erhalten, hier ist sie. Aha, Franziere, Pragmata, aha. Ja, wissen Sie was davon oder kennen Sie vielleicht einen Absender oder so? Natürlich, wirklich, wer ist es denn? Bert Klock. Wer ist das denn nun wieder? Bert Klock, das war einer meiner engsten Verwandten. Mhm. Ja, und, ja, wie lebt er nicht mehr? Nein, schon lange nicht mehr. Aha, und von wem, und warum hat er dann diese Rätselbotschaft geschickt? Tja, er hat mir mal einen Zettel gegeben, dem ich jemanden geben soll, der dann auch fragen würde. Aha, und kann ich den Zettel mal bitte sehen, Miss Taylor? Ja klar, komm rein. Danke. Oh, Mann, ist das eine Unordnung. Wie bitte? Ich meine... Nicht. Boah, ist das Hitze hier drin. Ja, ich möchte mal wieder aufräumen. Scheiße, vielleicht kann ich Ihnen mal beim Suchen helfen, Miss Taylor. Dann müssen wir vielleicht schneller. Ja gut, damit bin ich einverstanden. Okay. Hier, das hier könnte interessant sein. Da ist mein Tagebuch. Vorne weg. Ja. Und das? Ja, das ist der Zettel. Kann ich den bitte mitnehmen? Aha, wolltest du wieder schnorren? Ja. Ja gut, dann hast du ihn da. So, geh gleich raus, der Lebe kommt rein. Ja, hallo. Telegraph, du bist Taylor. Ja, und Taylor. Bitteschön. Dann hast du den Blöcker. Tschüss. Tschüss, Taylor. Tschüss, Taylor. Justus, soll ich für dich den Umschlag öffnen? Ja, wir haben gemacht, das kann ich schon selber. Wie der Junge habe. Was ist los, Justus? Da sind nur Zahlen drin, nur Zahlen. 3, 24, 4, 36, 5, 19, 48, 7, 12, 11 und so weiter. Eine ganze Seite voll. Und das soll einen Sinn haben. Das muss eine Art Code sein. Ja, dazu komme ich auch noch. Ja. Ich muss jetzt erst Gerald suchen. Auf der Weihnachtskartenliste gibt es zwei Geralds. Am nächsten wohnt Gerald Kramer. Diesen Gerald nehme ich mir zuerst vor. Okay, Morten, fahren Sie. Ach, halt! Moment, junger Herr. Da draußen ist eine Dame. Die will offensichtlich dein. Ah, das ist Ellie. Moment. Hallo, Ellie. Na, seid ihr weiter? Hm. Naja, wie man es nimmt. Naja, wo ist Peter? Ach, den hab ich gar nicht getroffen. Nein, nein. Wir treffen uns ja sowieso im. Also willst du jetzt mitkommen zum Gerald? Ja. Muss noch zum Gerald. Und da muss ich auch noch zum zweiten Gerald, zu der Martha und zum Gregor Kästner. Ja. Also ich fahre jetzt erstmal zu dem... zu dem Gerald Kramer. Ja. Okay, also dann los. Also, du bist eben geschlafen. Mein Name ist Justus, ich bin hier auf meiner Karte. Mein Name ist... Ja, mein Leben, Kleiner. So klein bin ich nicht. Haben Sie gelesen? Ja. Ja, wir befassen uns gerade mit entsprechenden Totenkraft und haben eine Rätselbotschaft gekriegt. Ja, lieber Rex, frag Julie, frag Gerald, frag Martha und dann los. Man höre und staune. Wieso Gerald? Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Und so heiß ich. Ja, haben Sie vielleicht eine Rätselbotschaft für uns? Ja, was ihr wollt. Okay, kann ich mir die Botschaft mal holen? Ich habe keine Botschaft, ist denn das? Also haben Sie eine. Nein, was ist das? Ein vergilbtes Ding. Ja, sieht ja wohl wie ein Brief aus. Oder wie eine Botschaft. Da steht... hier steht Albert Klock. Und Albert Klock habe ich rausgefunden, das ist diese... das ist dieser Absender von diesen Schafsbotschaften, die auch immer sind. Junge Sam. Wo ist die? Okay, dann tschüss, komm ich nicht raus. Tschüss. Sind klar, jetzt die kann mal stoppen. So, hier sind wir los. Ja, ich guck mal nach, was das für eine Botschaft ist. Oh Gott, was soll denn das? Noch ein Rätsel, verdammt. Und was für eins? Fettmann. Jetzt diese Zahlen und jetzt das. Zwischen Rhein und Flughafen. Eitle Vögel können so gut wie übermütige Akrobaten. Im Namen des alten Jägers verwischt die Blutspur. Nicht Moll bis aufs i-Tüpfelchen. Wann, dann, warum, darum, also was? Sowas im Wald, wenn die Nacht zum Tag wird? Eine Festung? Schnell, sag's laut. Was soll das denn da deuten? Keine Ahnung, aber wir müssen jetzt zu der Martha Harris. Okay. Guten Tag, sind Sie Mrs. Martha Harris? Ja. Sie kann doch sicherlich Mr. Dart Clock. Ja, kann ich. Hat er Ihnen eine Rätselbotschaft geschickt? Ja. Ich weiß nur nicht, wo ich die gewählt habe. Wer seid ihr überhaupt und warum wisst ihr das? Hier, unsere Karte. Danke. Die zwei Detektive, übernehmen jedenfalls zwei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw. Aha, und was ist das denn? Ja, wir sind Amateurdetektive. Und sind auf der Suche nach einer Reihe von Rätselbotschaften, die Mr. Bert Klock seinen Bekannten geschickt hat. Ich guck mal gerne, wo ich meine Botschaft habe. Oh Mann, hoffentlich behalten Sie mich. Oh, hier ist sie. Oh, danke. Ich hoffe, Sie haben. Ja, ja. Ja, tschüss, Mrs. Harris. Tschüss. Danke. Nein, schon wieder so eine Rätselbotschaft. Und das ist ein noch komplizierteres Rätsel. Was steht da drauf? Sag mal. Hier steht. Also hier steht: Frag nur nach dem Ort. 1 und 1000 mit 2 Zeichen. Einer gegen 4, Kopf und Fuß verlier. Neu im Kopf, was gilt's? Riva Rumpelstilz. So bunt sind die Bäume im Herbst, Laura bunt. Nimmt der Wind den zwei Letzten das Laub, was bleibt? Schwur im Spiegel, Ebbe und Flut zwischen Tag und Nacht. Und da ist Tag noch so komisch geschrieben. Kleines T, kleines A, aber ein großes G. Das begreift einer. Das verstehe ich auch nicht, Justus. Aber es könnte ja sein, dass man die Rätsel Schritt für Schritt nennen muss, beziehungsweise jede Zeile einzeln. Wie meinen Sie das? Naja, hier zum Beispiel, frag nur nach dem Ort. Dann muss man erstmal diese Frage beantworten. Ja, das können wir später machen. Da steht auf der Weihnachtskarte Mr. Walter King. Bin ich sicher, dass der das ist. Okay. Moment, dann schreib mal auf. Walter King. Dann Gerald Watson und Gregor Kästner. Den müssen wir machen. Wie ist der letzte noch? Gregor Kästner. So, ja, zu dem müssen wir noch hin. Wir fahren am besten jetzt mal zu Gerald Watson. Okay. Okay. Morgen fahren Sie los. Sehr gut, ja. Sind Sie Mr. Gerald Watson? Nee, das war nur ein Lügner. Wer sind Sie denn? Ich bin John Walters. Ah, und wo ist Mr. Watson? Mein Onkel meint ihr. Aber er ist schon lang tot. Was? Er ist tot? Seit wann? Ach, bestimmt schon seit 10 Jahren. So lange? Ja. Ich wusste es, dieser Schreiber bestimmt nicht von der Rätselbotschaft. Sie scheint über 10 Jahre alt zu sein. Ja, braucht er nicht mehr. Nein, danke, Mr. Walters. Komische Klingel, komischer Mensch. Ja, dann gehen wir weiter. Walter King, da steht der Wurm. Penthouse in Los Angeles. Das ist nicht auch zu weit weg. Morten, fang uns bitte. Hör wohl, der Herr. Was soll das? Was klopft ihr hier so unverschämt? Sind Sie Mr. King? Nein, bin ich nicht. Wer sind Sie? Das geht dich doch wohl nichts an, du. Was wollt ihr hier? Wir hätten eigentlich Mr. King gerne besprochen. Er ist nicht da! Und wo ist er? Er ist doch nicht da, das Haus an mich verkauft. Ja, so hat sich die Sache erledigt. Vielen Dank. Das war noch ein Schlag ins Wasser. Jetzt müssen wir noch zu diesem Gregor Kästner. Ja, Gregor Kästner. Der Bund. Der Bund in Hollywood. Können wir ein ganzes Stück zurückfahren. Mr. Kästner. Ja und? Was dagegen? Nein, aber... Hier, wir sind Detektive. Hier unsere Karte. Karte? Zwei Detektive. Wir nehmen jeden Fall. Zwei Fragezeichen, ein Detektive. Zwei Detektive. Toll. Was soll ich damit? So was könnte sich ja jeder drucken lassen. Ja, kennen Sie Mr. Bert Klock? Ja und? Hat er Ihnen eine Rätselbotschaft geschickt? Nein. Nein? Nein! Das heißt ja, aber die habe ich verbrannt. Toll. Ja, naja, gut. Danke, Mr. Kästner. Toll, es fehlen uns drei Botschaften. Was machen wir jetzt? Suki davon. Ach ja, Moment, wir wollten uns ja in der Zentrale treffen. Ach, dann zurück in die Zentrale. Wir wollen uns ja da mit Pisa treffen. Sehr wohl, die Herrschaft. Ganz noch wohl. Hi. Hallo. Ja, wir haben jetzt drei Rätselbotschaften. Wir sind dem Fall nachgegangen. Was hast du rausgekriegt bei dieser Versicherung? Das hat nur von Freeman. Er hat drei Feuerwehrsicherer. Mit drei verschiedenen Frauen. Und du kannst dich freuen, dass du mit denen gesprochen hast. Ja, schön. Ja, eins mit. Ich will einmal dir einen Fall machen. Was? Abredet. Was? Peter, du bist erst 15. Und du lädst eine Frau ein? Oder hat sie sich eingeladen? Ich wollte dich ändern, aber jetzt gerade mal 19. Sie ist praktisch halt. Hat er ja schon gekauft. Ja, im Palm Beach Club, ja? Ja. Dann hast du sein Smoking. Ah, das ist gern, sie sind Gummelchen im Smoking. Ja, ja. Ihr seid schön zu Hause, ihr beiden. Ja, ja, ich will mir auch nicht die Augen verderben. Na gut. Tja. Ah, hier, bis wir unsere Rätselbotschaften sehen. Ja, geht schon vor. Wir müssen es sehen. Danke. Bitte. Was für eine Brille? Danke. Ja, müssen wir jetzt heute Abend dran rumknobeln, denn du im Palm Beach Club. Ja, weiß ich noch. Ich gehe in der Kasse. Ja, hoffentlich kriegst du was raus, Peter. Ja. Viel Spaß. Ja, genau. Hilf nicht so. Wir sehen uns später, oder beziehungsweise morgen früh. 10 Uhr, wenn du überhaupt. Ja. an das Hemd verwarten. Folgt mir bitte. Das ist Tisch 26. Und wie geht's Ihnen? Vielleicht kann ich was trinken? Ja. Möchten wir Herr bitte vorher ein Apparat? Ja, ein Schenkwort. Vielen Dank. Nein, danke. Nicht. Und? Wie war die Arbeit perfekt ist? Lassen wir das wieder mal weg. Ich hatte Berlin. Ich hatte Visa. Also, wer kann mir darauf fragen? Eigentlich ganz nett. Ich hab ein Schilohen gemacht. Ja, Apparat. Ich würde gerne was haben, wenn ich denn möchte. Eine Cola. Du bist 15. Okay, muss ich das tun? Wenn du erlaubt bist. Wenn das dann Freundin erfahren würde? Oder seine Schulden auseinander? Die halten sich auseinander. Ich habe einen Sohn gewählt. Ja, aha. Ja, ich suche dann mal was aus, was wir essen können. Ah, hier. Auch das Tagesmenü. Bitte schön. Zweimal das Tagesmenü. Egal, lass dich überraschen. Möchten Sie eine freie Dame? Ja, ein Salat wäre nett. Ich will Salat oder normal? Nein, lass mir doch lieber den normalen Salat. Ich möchte einen Froschmann mit Schulz-Cocktail und einen Salat mit einem Möhrensalat mit Kamm und Milch. Als Nachtisch bitte einen Karamellpudding. Ich möchte aber was Nachtisch. Vanillepudding. Ja. Pudding. Ich glaube, das ist gemein. Ja. Wir möchten Sie also mit dem Beach-Teller also. Ja, genau. Genau. Das ist was alles. Aber bitte nicht mit. Mit ein bisschen mehr Kräuter und ein paar Oregano. Super. Und danke sehr. Ich muss aber anspruchsvoll. Ja, ich weiß. Ich habe es vergessen. Ich werde schon was frisch machen. Oh, mein Lieblingslied. Johann, ich möchte nach Hause.

inzwischen bei Justus. Die Borten, wissen Sie vielleicht, wie man eine Falschspalte sein könnte, wenn man den Totenschädel verstecken könnte oder so etwas gibt? Ich weiß nicht. Justus. Oh, das ist das Jonas. Hallo, hier ist Elli. Ja, was willst du denn? Du musst unbedingt für das Haus von Michel kommen. Dieser Freeman ist wieder da. Komm schnell! Warum? Das will ich dir da erklären. Komm! Ja, ich hab doch zu tun. Ich bin schon aufgeregt. Tja, Morten, was meinst du? Entschuldigung. Können wir hinfahren? Tja, sollte ich das im Tötenschädel suchen? Die Worte sind mir so. Jo, die Zigarren, da steht's doch! Der ist in einer Zigarrenkiste versteckt. Ach, technisch. Das will ich. Ja. Nun, wer ist dein Freund? Er spricht! Ja, du kannst raussprechen. Das ist doch unglaublich, Justus. Ja. Hör mal, wie komme ich denn hier wieder raus? Mit den grünen Schalter. Ja. Ich hab ihn gedrückt und jetzt? Ein Aufgang. Danke, kann ich dich mitnehmen? Okay, jetzt muss ich aber zu Ellie und Peter, muss ich dir unbedingt zeigen. Dann los. Peter, Ellie, ich hab den Totenschirm, bevor man da spricht. Justus, wir haben Peter erfüllt, da fahren Sie! Ja, tatsächlich. Was machen wir jetzt? Totenschädel? Wenn den Polizeihaus schmeißt, dann wird. Ja, und dann, was soll denn dann machen, Totenschädel? Und warum kannst du überhaupt sprechen? Welka, du musst erst eurem Freund helfen. Genau. Aber wie denn? Ja, was machen wir dann, wenn wir ihn. Die werden ihn umbringen, wenn die Polizei da dabei ist und sowas alles. Die muss halt eben vorsichtig bleiben. Wie? Ich sag dann gar nichts mehr. Komm jetzt endlich. Ja. Ich hoffe, los, steig ein. Du rufst ihn mit dem Auto an. Kannst ja. Fahren Sie mal schnell. Jawohl. Da vorne sind Sie. Ja. Peter! Ja, da ist er. Peter! Ich hab mir einen Sack über den Kopf gezogen. Entschuldigung. Naja. Sieht das aus, also nicht. Die Polizei ist jetzt hinter uns. Ah, gut. Ich bin in die Frontscheibe gestoßen. Hat Peter in ihren Handschellen angebunden. Oh nein! Warum laufen wir denn jetzt hin? Das ist ein Flugzeug. Yeah. Los, was ist passiert? Ja, ein Kommissar. Justus, wie geht's dir? Ja gut, ich hab... Aber hier, der Free, der Harley, der liegt auf dem Boden, den hab ich gehört. Okay, und jetzt was? Da oben ist für Easy. Ja, so weit weg, das schaffen wir nicht mehr. Ja, komm, jetzt müssen wir was tun. Wir verständigen sofort einen Polizeihubschrauber. Moment, das haben wir gleich. Kommt mit! Ja, dann kommst du. Jetzt bist du ja nicht wieder gesund und munter in unserer Zentrale. Aber jetzt erzähl doch mal die ganze Geschichte. Wir haben dich, die Polizisten, gerettet. Erzähl mal von Anfang an. Naja, die Polizisten haben den Minifaktor von dem Party gefangen. Ja, und flogen, dass sie irgendwie so Lösung landen. Und dann haben sie gestellt. Ja. Naja, okay, die haben jetzt reingeschossen. Und dann hätten wir uns zwei Monate nicht mehr entscheiden können. Tja, und was wird jetzt mit dir geschehen? Ich bin doch lebenslänglich, denn ich habe schon mehrere Männer nach der Nase gemacht. Und sie auch getötet in ihrer Ebene, auch nicht die Geldsituation. Naja. Aber für meine große Liebe, der Top. Tja, und was wird mit Freeman passieren? Er wird ebenfalls lebenslänglich. Gegen Lügen und so weiter. Er bräuchte diese Ehefrau. Ja. Ja, aber was machen wir jetzt mit dem sprechenden Totenkopf? Ich habe keinem was von ihm erzählt. Was machen wir jetzt damit? Rede doch nicht mehr. Wofür? Ja, wir müssen erstmal rauskriegen, wie er zum Sprechen gebracht wurde. Warum? Weil er mit diesen Rätselbotschaften und dem Bad Clock auf sich hatte. Die Heiligen sind für alles selbst. Wie? Nur, wir haben diese Botschaft mit einem sprechenden Gerät ausgerüstet. Die Menschen sind dafür der Herrschaft. Woher wusste der von uns? Ja, vielleicht hast du mehr. Vielleicht war es dieser... Nee. Naja, vielleicht... Naja, mir war ja auch schon lange so, als hätte man uns beobachtet. Ja, naja, gut. Aber warum hatte dieser Bart Klopp die Botschaften geschickt? Bestimmt. Also der einen Sinn für solche kniffligen Sachen. Tja, dann hätten wir ja den Fall gelöst. Und das hast du auch alles Kommissar Reynolds erzählt. Ja, natürlich. Dann hätten wir den Fall gelöst. Was wäre hier und im zweiten Fall? Aber was machen wir denn für deine Probleme? Nein. Was wir jetzt mit dir machen, was schlägst du vor? Ich habe gestern erfahren, dass wir doch hier hinziehen. Vielleicht kann ich ja bei euch mitmachen. Bitte. Nein! Zeig mir einen Aufzug, komm mit. hier in Berlin, was? Ich... Was haben wir hier? Ich wollte gleich mal aufgefahren, aber nein. Schön, das Apartment, siehst du. Das sieht sich doch. Ach, dann erzähl mir doch was von deinem Fall. Ja, Ellie und das haben Katie's versagt, aber ich habe ein paar schöne Reffenbotschaften gefunden. Was steht denn da drauf? Ach, ich weiß nicht mehr auswendig. Justus und Ellie untersuchen sie gerade. Also kann man jetzt was rausfinden bei ihr und naja. Wer ist Ellie? Ellie ist meine Cousine. Ellie Jamison. Sie war auch kurz bei ihrem Büro. In ihrem Büro, also nicht in deinem, aber was. Bei Mr. Foster Sims. Ah ja. Ja. Sag mal, ich muss was trinken. Ach, du zuerst. Nein, du zuerst. Möchtest du was trinken? Ja, gerne. Einen Kaffee, aber ist mir nicht zu heiß. Tut mir leid, das Kaffee wird was aus. Cappuccino? Ich trinke auch kein Cappuccino. Mocha Sahne? Hast du nicht was Kaltes? Was Kaltes suchst? Ich überlege. Hier wär's ein Wodka Martini. Geschüttelt, nicht gerührt. Mit drei Klümpchen Eis drin. Das erinnert mich an etwas.